hast gesagt, America first. Im Sinne von, wir kümmern uns erst einmal um die Belange von Amerika. Hallo zusammen, willkommen bei Smalltalkers. Mein Name ist Gustavo. Und ich bin Dennis. Und unser Thema heute ist, alle lieben Trump. Außer seinen Kernwählern. Natürlich müssen wir erwähnen, dass die Nachrichten sich immer weiterentwickeln und das ist der Stand, auf dem wir waren zur Zeit der Aufzeichnung des Videos. Trump orderte an, dass 59 Tomahawk-Raketen auf eine syrische Militärbasis abgefeuert werden. Grund dafür war, dass mutmaßlich Assad einen Giftgasangriff auf Zivilisten durchführte. Was aber am interessantesten war, war die Reaktion der restlichen Welt auf diesen Angriff. Denn wenn man vermuten würde, dass die Welt ein bisschen geschockt reagiert und dass das Ganze als Aggression sieht und es verurteilt, war die Reaktion eigentlich eher positiv. Vor allem in Deutschland haben sich Gabriel oder von der Leyen eher befürwortend zum Angriff geäußert. Nicht nur in Deutschland hat man sich positiv zur Militäraktion der Vereinigten Staaten geäußert. Auch in Großbritannien, in Frankreich und in anderen europäischen Staaten. Es gibt dann eigentlich nur zwei größere Mächte, die im Konflikt involviert sind, die sich explizit dagegen ausgesprochen haben, nämlich Russland und Iran. Auch interessant ist, dass Trumps Angriff auch in Amerika auf sehr viel positiven Zuspruch stieß, zum Beispiel Neocons wie Bill Kristol oder John McCain. Und sogar Hillary Clinton hat sich in gewisser Weise positiv dazu geäußert. Es ist wirklich interessant, wie Personen und politische Kräfte, die vehement gegen ihn waren und seiner Präsidentschaft, nun plötzlich eine komplette Kehrtwende aufweisen. Und sie sind nicht die einzigen. Denn was wirklich faszinierend ist, dass die Leute, die ihn von vornherein gefeiert haben, die ihn gepusht haben, die ihn immer im Amt sehen wollten, also Konservative und Leute, die man zur Alt-Right zählen würde, sich komplett gegen ihn gestellt haben. So Leute wie Ann Coulter, Paul Joseph Watson und einer seiner größten und bekanntesten Befürworter, Milo Yiannopoulos. In ihren Augen hat Trump die Ideale verraten, die sie in ihm gesehen haben. Denn quasi, was sie sagen wollten ist, das ist die eine Sache, wegen der wir dich gewählt haben, dass du keinen Krieg mit irgendjemandem anfängst, dass du keine außeramerikanischen Konflikte machst und das hast du verraten. Du hast versprochen, es gibt keine grundlose Einmischung der USA irgendwohin. Du hast gesagt, America first. Im Sinne von, wir kümmern uns erst einmal um die Belange von Amerika. In den USA wird auch momentan untersucht, ob Trump tatsächlich in seiner Wahlkampagne zur Präsidentschaft von russischen Nachrichten und russischen Hackern unterstützt wurde und somit faktisch von der russischen Marionette geworden ist. Deswegen existiert die Theorie, dass Trump mit dem Angriff auf die Streitkräfte Assads, also einen eng verbündeten Putins, versucht, diesen Vorwurf zu entkräftigen. Ob das Ganze geklappt wird, werden wir in den nächsten Wochen und Monaten sehen. Gustavo, was meinst du? Wird diese Trump in Anführungszeichen Euphorie des Westens anhalten? Werden sie Trump jetzt als einen verbündeten Freund sehen oder wird sich das Ganze komplett wieder entgleisen, weil wenn Trump mal wieder irgendwas Unpassendes sagt oder macht? Es ist meiner Ansicht nach sehr schwer zu kalkulieren, wie Trump überhaupt künftig reagieren wird. Ich denke, dass die Sympathie bei den Europa schnell abebben wird, wenn man sehen wird, dass vielleicht Trump keine weitere Intervention in Syrien plant. Das heißt, er hat also keine weiteren Angriffe. Er hat angekündigt, dass weitere Schläge folgen würden, sollte es nötig sein. Das ist vollkommen richtig. Aber auch für die Vorgängerregierung Trumps, nämlich die Obama-Administration, waren chemische, nukleare und biologische Kampfmittel, ich zitiere hier Obama, die rote Linie. Das heißt, es ist eine konsequente westamerikanische Außenpolitik, unabhängig davon, wer regiert, dass, wenn solche Kampfmittel eingesetzt werden, eine Intervention grundsätzlich nie ausgeschlossen wird. Man hört ja auch von überall her, dass das Ganze sich anfühlt wie Bushs Angriff auf den Irak, der angeblich Massenvernichtungswaffen hatte und dass das Ganze auch wieder sich so ein bisschen aufzieht. Glaubst du, das Ganze könnte folgen? Die Situation ist vollkommen anders, denn Saddam Hussein hat tatsächlich Ende der 80er Jahre chemische Kampfmittel eingesetzt gegen die kurdische Bevölkerung im Norden des Landes. Zum Zeitpunkt aber der Androhung der Invasion durch die Vereinigten Staaten unter der Regierung Bush gab es keine nachweislichen Einsätze von Massenvernichtungswaffen oder chemischen Kampfmitteln. Hier ist die Situation vollkommen anders. Es wurde offensichtlich Chemie eingesetzt oder chemische Kampfmittel eingesetzt. Das ist nicht zu bestreiten. Das heißt, es gibt einen Beleg des Einsatzes. Es könnte aber auch irgendwie das Gefühl entstehen, dass Trump mittlerweile im Mainstream angekommen ist, gegen den er die ganze Zeit gekämpft hat, also gegen das Establishment. Dass er jetzt dieselben Ziele verfolgt wie Europa, wie Amerika vorher, den Sturz Assads, eine neue Regierung etc. Also Ist, wie gesagt, wir haben ja schon festgestellt, dass der Einsatz in Syrien eine recht mainstreamige Sache ist. Also es stellt sich dann die Frage, rückt Trump weiter in den Mainstream, einfach weil er es eigentlich ist? Oder wurde Trump tatsächlich vom Mainstream besiegt und dann, wo er meinte, okay, ich gegen das Establishment kann ich nicht ankämpfen, ziehe ich die Linie durch wie in Amerika vorher? Ich denke, dass Trump diese rote Linie der Obama-Administration aufrechterhält. Das heißt, Mainstream oder nicht, ich denke, das war für ihn ein peripherer Effekt. Er hat vielleicht nicht mit einer solchen Euphorie gerechnet, aber ich denke nicht, dass die Vereinigten Staaten Bodentruppen einsetzen werden. Du bist auch der Meinung, dass es quasi eigentlich nur ein Muskeln oder Stärke zeigen. Trumps war im Sinne von hier, bis hierhin und nicht weiter. Wir sind Amerika, wir sind die Stärksten. Und ab jetzt kümmert er sich wieder um innenpolitische Themen und wird vielleicht Assad weiter unterstützen gegen ISIS. Ich denke, dass die Vereinigten Staaten, unabhängig davon, ob jetzt Trump regiert oder nicht, auf jeden Fall ein Zeichen setzen wollten, dass bestimmte Kampfmittel und bestimmte Waffen grundsätzlich nicht eingesetzt werden dürfen. Das heißt, chemische Kampfmittel sind ein Tabu. Das heißt aber allerdings, dass Trump sein Wahlversprechen gebrochen hat, dass er Amerika nicht mehr als Weltpolizei fungieren lässt. Er hat aber tatsächlich auch etwas geschafft, was er vielleicht auch beabsichtigte. Nämlich, dass jetzt alle anderen Mächte eingeschüchtert sind und mit den USA wieder zu rechnen ist. Hierbei besonders Russland und Iran. Das heißt also, es ist auf jeden Fall vielleicht ein Denkzettel an Teheran und Moskau gewesen. Naja, wir wissen, dass Trump Reagan als Vorbild hat und momentan agiert er tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Was daraus wird, wird die Zukunft zeigen. Aber wie seht ihr das? Glaubt ihr, Trumps Angriffe absolut ungerechtfertigt und ein blödes Muskeln zeigen? Oder glaubt ihr, dass Trump nur konsequent die US-amerikanische Außenpolitik forttreibt und einfach eine rote Linie setzt für bestimmte Kampfmittel? Schreibt es uns in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst uns ein Like und abonniert uns. Ciao. Danke, ciao.